Borowitz. Seiltanz eines Virtuosen. Eine Sendereihe in 26 Folgen. Von Jürgen Kesting. Sechzehnte Folge. Historic Return, Hysteric Return. Howard Klein in der New York Times, Vorbericht zum Comeback von Wladimir Horowitz. Horowitz war das Ideal, das wir alle vor Augen hatten. Ich begab mich zur Carnegie Hall, nicht wissend, was mich erwarten würde. In dem Moment, da er zu spielen begann, hatte ich das Gefühl, als würden meine Ohren wegfliegen. Ich befand mich im Zustand eines Schocks. Ich hörte zu, machte mir Notizen, versuchte Porter unmöglich. Nachdem er gespielt hatte, ging er in die Garderobe. Ich folgte ihm mit meinem Notizblock in der Hand. Er lag auf einem Sofa und lächelte mir zu. Statt mit meinen Fragen zu beginnen, sagte ich voller Rührung: Mr. Horowitz, es gibt eine ganze Generation von Hörern, die keine Vorstellung davon haben, wie sie klingen. Ihre Aufnahmen werden dem Klang ihres Spiels nicht gerecht. Er schaute mich einfach nur an. Ich stellte meine Fragen, begab mich zurück zur Times und schrieb ein Stück, das auf der Titelseite erschien. Mit der Träumerei aus den Kinderszenen von Robert Schumann beendete Wladimir Horwitz am 9. Mai 1965 das erste Konzert seit dem 25. Februar 1953. Das siebte Stück aus Schumanns Zyklus muss für ihn zu einer Idee fix geworden sein. Er wählte es in über 40 Konzerten zwischen 1965 und 1987 als Encore. Als Horowitz im Juni 1959 in der Carnegie Hall die Dedo-Sonate Opus 10 Nummer 3 von Beethoven aufnahm, hatte ihn das Spiel in der leeren Halle herabgestimmt. Er hatte das Publikum plötzlich schmerzlich vermisst. Dass das Publikum ihn kaum noch vermisste, wurde ihm durch Ivan Davis bewusst. Der texanische Pianist hatte 1961 den von Columbia Pictures für einen Film ausgelobten List-Preis gewonnen. Zur Jury gehörten Baron Janis, der eine Zeit lang bei Horowitz studiert hatte, Abram Chasins und Anja Dorfmann. Auf ihre Empfehlung erhielt Davis eine Einladung, Horowitz vorzuspielen. Irgendwann, im Frühling 1962, erbat Horowitz, wie Ivan Davis gegenüber Harold Schoenberg berichtete, die Begleitung des Jüngeren bei einem Abendspaziergang. Den Einsamen zog es unter die Leute, doch wollte er unerkannt bleiben und im Falle eines Falles als Mr. Howard vorgestellt werden. Ivan Davis hatte einige Freunde zum Treffpunkt in ein Lokal in Greenwich Village bestellt. Als sie sich dem Tisch näherten, erinnerte Horowitz seinen Begleiter daran, er möge ihn als Mr. Howard anreden. Doch als ein junger Mann die Partitur der Sonate von Liszt in der Hand an den Tisch trat und Horowitz nicht beachtend fragte, ob er den Pianisten Ivan Davis vor sich habe, war Horowitz schier fassungslos. Der Dialog in den Worten von Davis: »Die wissen ja gar nicht, wer ich bin.« »Natürlich nicht«, antwortete ich, »dazu sind sie zu jung. Die haben sie ja noch nie gesehen.« Darauf Horowitz mit einer um eine Oktave höheren Stimme: »Die wissen nicht, wer ich bin.« Und ich sagte: »Eben, die jungen Leute kennen sie gar nicht. Sie müssen wieder spielen.« Horowitz dachte eine Weile nach, dann sagte er: »Vielleicht.« Diese Begebenheit löste, wie ich glaube, einen Sinneswandel aus. Es war ein Sinneswandel, der wieder einmal viel Zeit in Anspruch nahm und noch mehr Geduld von den Weggefährten des Pianisten verlangte. Horowitz ging weiterhin nur ins Studio. Auch dort stellte er die Geduld der Aufnahmeteams auf eine harte Probe. Mal entdeckte er, dass der Pegel einer Aufnahme um den so gut wie unhörbaren Stärkegrad von einem Dezibel abgesenkt wurde, mal, dass eine fertige Aufnahme mit einem Takt aus einem anderen Take noch besser gewesen sein würde. Und wenn alles fertig geschnitten und gemischt war, war er doch nicht zufrieden und gab die Aufnahme nicht frei. Wie Liszt's Consolation Nummer 2 in E-Dur. Thank you. Wann immer sich eine Gelegenheit bot, trug Schuyler Chapin die Idee an Horowitz heran, auf die Bühne zurückzukehren. In seinem Buch Musical Chairs berichtet er: Eines Abends nach einem superben Cognac erzählte ich Horowitz, dass ich zweifellos der beste aller Reisebegleiter für einen konzertierenden Künstler sei. Ich sagte ihm, dass ich meine Laufbahn im Dienst von Jascha Heifetz begonnen hatte und dass ich, auch wenn schon ein wenig eingerostet, glücklich wäre, mit ihm auf Reisen zu gehen. Er antwortete: Ich werde mich daran erinnern. Zu mehr als Andeutungen, welche die Hoffnungen nährten, ließ er sich jedoch nicht verleiten. Selbst als 1300 Musiker, Schauspieler und Autoren eine Bittschrift unterzeichneten, er möge aufs Podium zurückkehren, grollte er glücklich: Jedermann denkt offenbar nur an sein Vergnügen und nicht an mein Wohlergehen. Sehen die Leute denn nicht, dass ich, und nun folgt ein unübersetzbares Wortspiel, dass ich ein Retired Pianist bin oder vielleicht nur ein Tired Pianist? Arthur Rubinstein, mit dem er nach 3 Jahrzehnten kühler Distanz wieder Kontakt aufgenommen hatte, wird von Pleskin mit einer bitterbösen Erinnerung zitiert. Er war, wie immer, alles nehmend, nichts gebend. Zu Beginn des Abends blickte er trübe um sich, nachts um 2 war er hochgestimmt. Um 2 aber war ich ermattet, hatte es satt, auf ihn einzureden, dass er aufs Podium zurückkehren müsse. Er war so unhöflich, so eingebildet, eine seltsame Mischung aus Arroganz und Dümmlichkeit. Rubinstein berichtete weiter, Horowitz sei überzeugt gewesen, dass das Publikum, sollte er zurückkehren, virtuose Transkriptionen von ihm erwarte. Auf den Einwand, Nichtigkeiten wie Mendelssohns Hochzeitsmarsch oder den Danse Macabre zu spielen, sei unwürdig, habe Horowitz gesagt: Ah, Sie wollen das, Sie sind daran gewöhnt. Ohne das würden die Leute mich nicht wollen. Ob Rubinstein die Wahrheit über Horowitz gesagt hat oder ob er sein Negativbild beschrieben hat, ist schwer zu entscheiden. Zumindest bei Interviews hat Horowitz betont, dass die Zeiten der Teufelstänze für ihn vorüber seien. Als er gefragt wurde, warum er den Danse Macabre nicht mehr spiele, sagte er feixend: Too Macabre. Abgesehen von seinen Carmen-Variationen, die sich seit 1967 wieder unter seinen Encores finden, hat er überwiegend leise Miniaturen zugegeben. Ähnlich oft wie Schumanns Träumerei hat er Claude Debussys Serenade for the Doll gespielt. Claude Debussys Serenade for the Doll aus Children's Corner war die erste Zugabe, die Horowitz am 9. Mai 1965 bei seinem Comeback-Konzert spielte. Diese Rückkehr vollzog sich wieder als exzentrisches Spiel, als eine Inszenierung von tragikomischer Großartigkeit. Doch wie schon früher gesagt, wer sich selber dramatisiert, muss nicht notwendigerweise unaufrichtig sein. Horowitz zauderte, um gebeten zu werden. Die Wesenszüge, die lange Eichbaum und Kurt in ihrer Studie über Genie, Irrsinn und Ruhm bei Franz Liszt ausgemacht haben, finden sich auch bei Horowitz. Explosive Sinnlichkeit, Minderwertigkeitsgefühle, unruhig, rastlos, unbehaust, nervös, reizbar, veränderungssüchtig. Extravaganzen deuten auf tiefe innere Unsicherheit hin, Effekthascher, Hochmut, Egomane. Ende 1964 nahm Horowitz, ermutigt durch seine Frau Wanda, Kontakt zu Julius Blum, dem Manager der Carnegie Hall, auf. Der 53-Jährige merkte rasch, dass er Horowitz als Klagemauer zu dienen hatte. Nach 2 Monaten seelentröstender Gespräche, in einer Parallelaktion stimmte Blum alle praktischen Fragen mit Wanda ab, bat Horowitz um einen Termin für ein Probespiel in der Carnegie Hall. Blum reservierte einige Termine für den Januar 1965. Da ihm der Klang seines alten Flügels plötzlich zu brillant vorkam, wählte Horowitz einen weiche intonierten Steinway, Nummer CD 186. Bei der ersten Probe am 7. Januar ließ er das Instrument hin und her rücken, bis nach einer Stunde jene Idealposition gefunden war, an der die berühmt gewordene Horowitz-Screw im Boden fixiert wurde, die Horowitz-Schraube. Zum ersten richtigen Test wurde ein kleiner Kreis von Freunden und von Vertrauten eingeladen. Darunter befanden sich sein alter Produzent John Pfeiffer und sein neuer Thomas Frost, Steinways Chefintonierer Bill Hapfer und die Pianistin Anja Dorfmann. Sie erlebten, dass Horowitz immer noch die schwarze Messe der Virtuosität zelebrieren konnte. Alexander Skriabins 9. Sonate, die diesen Untertitel trägt, hatte er am 25. Februar 1953 bei seinem letzten Konzert in der Carnegie Hall gespielt und die züngelnden Triller überhitzt. Er hatte das Stück in knapp 6,5 Minuten gleichsam abbrennen lassen. Beim Comeback spielte er die Sonate mit kaltem Feuer in 9,5 Minuten. Thank you. Alexander Skriabin, Sonate Nummer 9, Opus 68, Schwarze Messe, eine Fantasie des Makabren. Obwohl die von Horowitz zu den Proben geladenen Freunde begeistert waren, blieb der Zauberer weiterhin ein Zauderer. Nach Wochen wurde endlich ein Termin vereinbart und auch strikte Geheimhaltung. Dennoch sickerte durch, dass Horowitz wieder spielen wolle. Am 14. März berichtete die Herald Tribune, dass er sich auf seine Rückkehr vorbereite. Horowitz erhielt den Anruf eines erbosten Redakteurs der New York Times, warum er die Tribune informiert habe und nicht die Times. Horowitz versicherte, dass er nicht wisse, woher die Tribune ihre Informationen habe. Aber gut, ich probe morgen in der Carnegie Hall, Columbia schneidet mit, kommen Sie mit einem Fotografen, ich werde Ihnen ein Interview geben. Die Times entsandte einen jungen Redakteur, Howard Klein, der von der Juilliard School in die Musikredaktion geholt worden war. Der als Pianist ausgebildete Reporter wirkte auf Horowitz ein, in ähnlicher Weise wie Ivan Davis. Mr. Horowitz, es gibt eine Generation von Hörern, die keine Vorstellung davon haben, wie sie spielen. Sie müssen wieder spielen. Horowitz spürte, dass er dem jungen Mann glauben konnte. Später sagte er gegenüber Abram Chasins, er habe in diesem Moment tatsächlich gemerkt, dass er wieder spielen müsse. Am folgenden Tage meldete die Times auf der Titelseite Wladimir Horowitz auf dem Wege zurück aufs Podium. Klein bediente sich bei seinem Bericht, der am 17. März 1965 erschien, all der Mittel, die dazu dienen, einen Mythos des Alltags entstehen zu lassen. Einige Pianisten haben die normale Spannung von 110 Volt. In einigen stecken Transformatoren, welche die Spannung auf 220 Volt erhöhen. Doch seit er vor über 40 Jahren auf der Szene erschien, hat Wladimir Horowitz alle Stromkreise durchbrennen lassen. Bei einer Pressekonferenz am 19. März 1965 erwiderte Horowitz auf die Frage nach seinem Programm, er habe eine neue Maxime. Simplicity is wisdom. Einfachheit ist Weisheit. Der Kartenverkauf begann am 26. April an einem Montag. Die Eintrittspreise waren die höchsten in der Geschichte der Carnegie Hall, $12.50 für die Logen und $3 für die preiswertesten Sitze auf dem Balkon. Schon am Vorabend bildeten sich lange Schlangen vor der Kasse. Am Morgen des 26. April standen 1500 junge Leute, auf die Horowitz sehnlich gehofft hatte, bei nasskaltem Wetter um Karten an. Auf die Frage eines Passanten, ob dies Beatles Thing sei, juchzten die Studenten, no, it's a Horowitz Thing. Als Horowitz davon hörte, fuhr er zur Carnegie Hall. In den Wochen vor dem Konzert hysterisch Horowitz klar, dass er mal auf das Hochseil musste. Auch war er sich bewusst, dass er dabei öfter ins Straucheln geraten würde als bei den Proben. Und tatsächlich sollten Momente kommen, in denen er sich über den Abgrund hangeln musste. Etwa bei der heiklen Sprungstelle am Ende des zweiten Satzes in Robert Schumanns Fantasie C-Dur. Horowitz hat einmal gesagt, dass ein Virtuose ein gefährliches Leben lebe. Später erklärte er in einem Interview mit Helen Epstein, dass er vor dem Konzert in der Carnegie Hall erkannt hatte, dass er nichts zu gewinnen hatte, sondern nur zu verlieren. Und doch, mit beinahe rührender Offenheit, beschrieb er die kleinen, sonderbaren Rituale vor dem Konzert. Ich denke über kleine Details nach. Die Socken so anzuziehen, dass sie nicht zwicken. Sehen nach, ob die Schuhe geschlossen sind. Im Moment, da ich den Cutaway an mir spüre, da ich also meine Uniform anhabe, fühle ich mich wie ein Rennpferd. Ich beginne zu schwitzen. Ich spüre ein paar Wellen der Elektrizität. Ich spüre den Druck, rechtzeitig anzukommen. Ich bin gern 10, 15 Minuten früher da, um die Finger aufzuwärmen. Ich bin ein General. Meine Soldaten, das sind die Tasten, und ich habe sie zu befehligen. Am 9. Mai 1965 schaffte er es nicht, 15 Minuten vor dem Konzert anzukommen. Er war in einen Stau geraten. Fotografen, Reporter, TV-Kameras umlagerten den Eingang. Im Auditorium saßen Leopold Stokowski, Igor Strawinsky, der Choreograf Balanchine, der Schauspieler Sir John Gielgud, Leonard Bernstein, Richard Tucker, Van Cliburn, Jenny Turrell, Rudolf Nureyev. Und viele fürchteten das Schlimmste. Er kam um 15.25 Uhr an. 10 Minuten später war die Spannung in der Halle unerträglich geworden. Als er um 15.38 Uhr den längsten und einsamsten Weg der Welt ging, die 20 Meter vom Seiteneingang auf die Bühne, erhob sich das Publikum. Horwitz kämpfte um Fassung. Er verbeugte sich vor jedem Block des Publikums. Als er sich ans Klavier setzte, brandete der Jubel wieder auf. Und dann trat, so empfand es Scholar Chapin, die betäubendste Stille ein, die ich je in meinem Leben gehört habe. Horowitz begann mit Johann Sebastian Bachs Toccata, Adagio und Fuge, Bachwerkverzeichnis 564 in der Fassung von Busoni, die er bei seinem Examenskonzert, bei seinem Debüt in Berlin, bei seinem Debüt in Paris, bei seinem Debüt in New York gespielt hatte. Nun, beim schwierigsten aller seiner Debüts, war er zu unruhig, um sich innerlich zu sammeln. Er begann schnell, zu schnell. Gleich zu Beginn unterlief ihm ein klirrender Fehlgriff. Die furchtbare Folter der Fehlerverarbeitung verursachte etliche weitere Fehlgriffe. Wie relativ Fehler sind, sagt ein Bonmot von Edwin Fischer, der über einen fehlerfreien Vortrag spottete, keine falschen Noten, aber auch keine richtige. Im Adagio fand Horowitz die Ruhe für sein Cantabile, für seine erlesenen Farben und seine unvergleichlich sonoren Bässe. Adagio und Fuge aus Johann Sebastian Bachs Toccata Adagio und Fuge, Bachwerkverzeichnis 564, in der Bearbeitung von Ferruccio Busoni. Ein Vierzeiler von Friedrich Schlegel, durch alle Töne tönet im bunten Erdentraum ein leiser Ton gezogen für den, der heimlich lauschet, steht als Motto über der Fantasie in C-Dur von Robert Schumann, dem zweiten Werk des Programms. Schumann hat die Fantasie beschrieben als das passionierteste, was ich je gemacht habe, eine tiefe Klage um dich, als Liebesschrei nach Clara Wieck. Horowitz hat sie in größeren Zeitabständen 1926, 1939, 1940, 1946 und 1965 gespielt. Franz Liszt, der Widmungsträger des Werks, vertrat die Ansicht, der erste Satz müsse überwiegend träumerisch gespielt werden. Das gilt besonders für die innige Adagio-Coda, die das letzte Lied aus Beethovens An die ferne Geliebte zitiert. Nimm sie hin, denn diese Lieder, die ich dir, Geliebte, sang. Singe sie dann abends wieder zu der laute, süßem Klang. In seinem Buch Die Kunst des Klavierspiels hat Heinrich Neuhaus über Sjatoslav Richter gesagt, dass sein Spiel den Eindruck erwecke, dass selbst ein Werk von gewaltigen Proportionen wie eine weite Landschaft unter seinem Blick liege und dass jedes Detail wie vom Blick eines Adlers erfasst werde. Die Horowitz-Aufführung hat viele große, ja magische Momente. Den berauschten Aufschwung der Skala zu Beginn, den innigen Legendenton am Ende des ersten Teils, die beseligte Erinnerung an die ferne Geliebte, das orchestrale Fortissimo des Marsches und das träumerisch verdämmende Finale. Doch wirken diese Momente, insbesondere im zweiten Satz, episodisch und manchmal unverbunden. Dies gilt vor allem für den zweiten Satz, wo ihm die ständigen Synkopen zu schaffen machen und er sich über die Klippen der Stretta förmlich kämpfen muss. Sein Schüler Gary Gruffman, der vor dem Konzert nervöser war als vor jedem seiner eigenen Konzerte, muss Blut und Wasser geschwitzt haben. Dass für die Veröffentlichung, die als Mitschnitt angekündigt wurde, Retakes gemacht und die Fehler herausgeschnitten wurden, heute die Regel bei sogenannten Live-Aufnahmen oder Live-Montagen, sorgte damals für heftige Kontroversen. Harold C. Schoenberg erbat von Columbia Auskunft über die kosmetischen Korrekturen. Alsbald meldete sich Horowitz selber bei dem Kritiker. Ihm seien diese Fehler, so erklärte er, nicht aus Nervosität unterlaufen, sondern weil er fast blind war durch den Schweiß, der ihm in die Augen gelaufen war. Sie wissen, wie wichtig Aufnahmen für die Nachwelt sind. Ich wollte nicht für etwas verantwortlich gemacht werden, was ich nicht verschuldet habe. Die Hitze und das Schwitzen waren höhere Gewalt. Deshalb habe ich diese Stelle nach dem Konzert ausgebessert. Der Künstler und der Kritiker stimmten schließlich darin überein, dass sie keine Übereinstimmung finden konnten. Fast 40 Jahre später brachte Sony den ungeschönten Mitschnitt heraus. Wieder ist ein Bonmot zu zitieren, das einem mäkelnden pianistischen Besserwisser entgegengehalten wurde. Möchten Sie nicht Fehler auf diesem Niveau machen können? Robert Schumann, Fantasie in C-Dur, erster Satz durchaus fantastisch und leidenschaftlich vorzutragen, mäßig, durchaus energisch, langsam getragen, durchweg leise zu halten. Thank you. Nach der Cedo-Fantasie von Robert Schumann beendete Horowitz sein Konzert mit einer Werkgruppe von Chopin. Der Mazurka Cis-Moll Opus 30 Nummer 4, die er bei seinen Debüts in Berlin, Paris und New York gespielt hatte, der Etüde Opus 10 Nummer 8 und der Ballade in G-Moll. Bei den Zugaben hielt er sich an die Maxime, auch kleine Dinge können uns entzücken. Er spielte die Serenade von Debussy, tauchte Scriabins Cis-Moll-Etüde ins fahle Licht der Melancholie und stillte den Hunger des Publikums aufs Spektakuläre mit der Brillanz des Leisen. Das war die Etüde Astor Opus 72 Nummer 11 von Moritz Moskowski. Der Zyklus der 15 virtuosen Studien trägt den Titel Per Aspera und das mag Horowitz Hinweis für Connoisseurs gewesen sein, dass seine Finger immer noch für einige Presto Leggerezza Zaubereien gut waren. Das Konzert, das ein Traum gewesen war, beendete er, wie zu Beginn der Sendung erwähnt, mit dem 7. Stück aus Schumanns Kinderszenen Der Träumerei. Als er am frühen Abend gegen 18 Uhr durch die dichte Menschenmenge zu seinem Wagen gebracht wurde, rief ihm jemand aus der Menge zu: »Mr. Horowitz, wir haben die ganze Nacht in der Schlange gestanden.« Es war wie ein Stichwort für seine Frau Wanda. Wissen Sie, ich habe 12 Jahre in dieser Schlange gestanden. Horowitz war in euphorischer Hochstimmung, so dass er über die Fehler, die ihm unterlaufen waren, scherzen konnte. Nur spricht aus jedem Scherz eine Einsicht oder eine verborgene Wahrheit. Gegenüber Scholar Chapin sagte er, pianistisch gar nicht mal schlecht, obwohl da viel zu viele Fehler waren. Es war eine emotional zu bewegende Erfahrung. Ich muss mehr Hausarbeiten machen. Und ihr kennt den Dämon in mir. Jedes Mal muss und will ich es besser machen. Ich brauche mehr Kontrolle, wenn ich das nächste Mal spiele. Die Kritiken waren von einer selten erlebten Herzlichkeit und Wärme. Sjatoslav Richter entsandte Glückwünsche aus Detroit. Arthur Rubinstein telegrafierte aus Venedig, zwei von über 50 Kolleginnen und Kollegen, die ihn wieder unter sich wussten. Doch von Nachfragen verfolgt oder heimgesucht, versank er in den Tagen nach dem Konzert wieder im Abgrund der Melancholie. Er wisse nicht, sagte er gegenüber Chasins, ob er je wieder spielen würde. Dessen Ermunterungen stimmten ihn weiter herab. Sie machen mich bedauern, dass ich überhaupt gespielt habe. Gegenüber Journalisten, die ihn nach dem nächsten Konzert fragten, sagte er, dass er unzufrieden sei. Das Spiel im Konzertsaal sei etwas ganz anderes als das im häuslichen Salon. Die Umstellung mache ihm zu schaffen, er müsse sich erst wieder finden. Gegen seinen Dauerbegleiter, den Dämon der Depressionen, kämpfte er, indem er sich, wie er sagte, einer Herausforderung stellte. Für das nächste Konzert studierte er die 10. Sonate von Alexander Skriabin. Auf dem Programm standen ferner Beethovens Sonate D-Dur Opus 10 Nummer 3 und die Variationen in C-Moll, Mozarts Sonate A-Dur Köchelverzeichnis 331 mit dem finalen à la Turca-Satz und die Polonaise Fantaisie von Chopin. Am 9. November erprobte er Teile des neuen Programms in der Carnegie Hall vor rund 200 Studenten der Rutgers University. Er spielte eine Sonate von Scarlatti, Beethovens Dedo-Sonate, die Zehnte von Scriabin und Chopins Polonaise. Während der Polonaise erlosch das Licht. Es war der Abend des großen Stromausfalls in New York. Ob er unzufrieden war mit dem Probekonzert oder verstört ob des Stromausfalls, er schob den Termin für das zweite Konzert lange vor sich her. Die Pendelschläge seiner Stimmungen schwanken zwischen depressiven und euphorischen Zuständen. In einem Interview mit der Times jammerte er: Manchmal wache ich morgens auf, fühle mich leer und frage mich, ob es sinnvoll ist, ein Recital zu geben. Nur um zu beweisen, dass ich noch spielen kann, habe ich das nicht im Mai bewiesen? Ich brauche diese Aufregung, diese Spannung nicht mehr. All das habe ich ein Leben lang gehabt. Im nächsten Moment sagte er kokettierend, manchmal gehe ich ans Klavier und es klappt nichts. Ein paar Stunden später spiele ich und es geht gut. Es geht sogar sehr gut. Meine Finger sind gut in Form. Sie sind sogar besser als in meiner Jugend. Erst im März 1966 entschied er sich, am 17. April wieder jenen längsten und einsamsten Weg der Welt zu wagen. Erneut plagte ihn die Angst. Werden die Leute kommen? Werden die jungen Leute kommen? Erneut bildete sich die nächtliche Schlange vor der Kasse. Wieder spendierte er Kaffee und Donuts. Diesmal begann er vorsichtig mit einer Sonate von Scarlatti. Danach folgten die C-Moll-Variationen von Beethoven und Mozarts Sonate A-Dur, Köchelverzeichnis 331. Den Variationssatz spielt er mit graziöser Phrasierung, aber mit sehr vielen Ritardandi, geschmäcklerischen Abtönungen und betörenden Pedaleffekten. Mozart à la Chopin. Die Tempi der schnellen Variationen sind überraschend zurückhaltend, umso schärfer der artikulatorische Schliff. Dem Menuett gibt er harte Konturen. Auch für das Rondo wählte er eine gemessene Gangart und markante dynamische Kontraste für die grellen Janitscharenklänge. Thank you. Mozarts Ado-Sonate, Küchenverzeichnis 331, ließ Horowitz ein fast makabrer Kontrast Skriabins 10. Sonate folgen, die Sie in der kommenden Sendung hören werden. Im zweiten Teil des Konzerts zeigte er, dass er immer noch der Alte sein konnte. Am Ende von Chopins erstem Scherzo in H-Moll wandelte er Skalen in Oktavgänge. Wie Harold C. Schoenberg in der New York Times anmerkte, hämmerte er sie mit blitzartigen Impulsen aus dem Handgelenk in die Tasten. Die Gesichter der anwesenden Pianisten seien positively green geworden. Dass das Scherzo bei der Veröffentlichung der Konzerte von 1966 nicht berücksichtigt wurde, mag daran liegen, dass er den aus dem Affekt des Moments geborenen Effekt als problematisch ansah, zumal es für ihn immer schwerer wurde, den hysterischen Beifall zu ertragen. Manchmal sprach er so wie Glenn Gould: »Let's ban the applause«, »lasst uns den Applaus verbannen«. Vor dem Scherzo hatte er eine seiner Lieblingsnocturnen von Chopin gespielt, das in E-Moll Opus 72 Nummer 1. Das schmerzlich schöne Nachtlied hören Sie zum Abschluss. Thank you.